Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, das Mikrofon bleibt aus, aktuelle Instrumental-Bands. Trotzdem ein Mikrofon begrüßt Sie, Thomas Elbern. Straight Jackets sind eine Band aus Nashville, die schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Ihre Musik wird als Instrumental Rock'n'Roll bezeichnet und damit steht die Band für viele Gruppen, die immer noch eine Tradition, die man mit den Shadows und einigen anderen Bands in den 60ern anfing, bis zum heutigen Tag fortführen. Die deutsche Gruppe Bohren und der Club auf Gore ist in vielerlei Hinsicht ein Einzelfall. Sie sind garantiert die langsamste Instrumental-Band des Planeten Erde. Und obwohl sie ursprünglich mal von der Metal-Musik kamen, bezeichnen sie ihren heutigen Sound selbstironisch als Death Jazz. Wenn Bohren live spielen, dann sind die Säle bestuhlt, es darf nicht fotografiert werden, um die dunkle Atmosphäre nicht zu stören. Und ihr Sound klingt wie der Soundtrack zu einem David Lynch-Film, funktioniert aber auch gut ohne Bilder. Hören wir von ihrem Album Sunset Mission den Song On Demon Wings. Immer noch ein klasse Konzept. 4 klassisch ausgebildete Cellisten, die bekannte Rockstücke interpretieren. Das finnische Quartett Apocalyptica. Das ist vor allem wegen ihrer Coverversion der amerikanischen Band Metallica bekannt geworden und auch von ihnen mal gleich ins Vorprogramm gebucht worden. Und wer dachte, dass innerhalb des Heavy Metal keine neuen Impulse mehr kommen, der sah sich mit Apocalyptica getäuscht. Wir hörten ihre Instrumental-Version des Metallica-Songs For Whom the Bell Tolls. Vor einiger Zeit habe ich die Band 65 Days of Static in Köln gesehen. Man muss der Gruppe aus dem englischen Sheffield bescheinigen, dass sie etwas anderes versuchen. Da wird, wie bei vielen anderen Instrumental-Bands, weder gesungen noch eine große Show an den Start gebracht. Live war klar, dass es die Gruppe richtig ernst meint mit ihren richtig oder manchmal wirklich sperrigen Klängen. Mag für die einen eine Art Musik sein, die sich nur wie mit einem passenden Code erschließt, für andere schon jetzt die Zukunft der Rockmusik. Hören wir aus ihrem Album The Destruction of Small Ideas den Track Little Victories. Der belgische Film X-Drummer ist verstörend, extrem provokativ und ziemlich einzigartig. Mal davon abgesehen, dass es um eine ziemlich schräge Band geht, die in Ostende und Umgebung ihr Unwesen treibt, ist die verwendete Musik in dem Film gerade interessant für dieses Soundcheck-Thema. Denn hier finden sich eine Menge Instrumental-Bands von Mogwai bis Isis, deren Sound extrem gut die spezielle Atmosphäre des Films verstärkt. So auch die belgischen The Tree Tones mit ihren stimmungsvollen Instrumentals. Hören wir The Tree Tones vom X-Drummer Soundtrack mit Chagrin de la Mer. Während Instrumentalmusik innerhalb der computergenerierten Klänge schon fast Standard ist, kann man das von live gespielten Tönen, wie sie die amerikanische Gruppe The Mercury Program fabrizieren, nicht unbedingt sagen. Mit Vibraphon, Gitarren, Bass und Drums wird ein ziemlich stimmungsvoller Sound generiert, der irgendwie viel organischer klingt, als wäre er alleine am PC entstanden. Hören wir The Mercury Program vom Album A Data Learn the Language mit Te Cuesta. Thank you. Ich habe gerade vom Soundtrack zum Film X-Drummer gesprochen. Dort findet sich auch die Band Isis aus Boston und L.A., die Metal Music auf ein neues Level bringen wollen. Man kann auch sagen, dass sie eine scheinbar primitive Musik intellektualisieren wollen. So sind auch die wenigen Textpassagen in ihrem Song Grinning Mouth eher vielleicht als ironische Klangfarbe zu verstehen. Und wie bei vielen anderen neueren Instrumental-Bands wird eine ziemlich intensive Stimmung erzeugt. Thank you. Diese Gruppe stammt aus Seattle und ist benannt nach dem deutschen Schauspieler Kinski und spielt eine Rockmusik, wo Gesang schon keinen Platz mehr hat. Down Below It's Chaos nennt sich ihr Album und wir hörten daraus den Song Boy, Was I Mad. Ich habe bei der Hamburger Band Das Weht Experience immer gedacht, würde man alte Fleetwood Mac, Neil Young Instrumental spielen, dann hat man die Gruppe verstanden. Ihre Musik hat was von Breitwandkino, von Roadmovies, endlos langen Straßen und wenig Handlung. Dafür dann viele Bilder, die für sich sprechen. Die Band gibt es schon seit den 90ern und sie hätten hierzulande wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Hören wir aus ihrem Album Aural Scenic Drive von 1999 den Song Tumbleweeds. Aus den USA, genauer gesagt Vermont, stammen The Cancer Conspiracy. Ihr aktuelles Album Omega erinnert an die Zeit von King Crimson und Genesis, als die noch versuchten, Rockmusik so experimentell und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. The Cancer Conspiracy konzentrieren sich allein auf ihre Instrumente. Ja, selbst die Titel des Albums werden einfach durchnummeriert. Konzentration aufs Wesentliche kann man das wohl nennen. Hören wir The Cancer Conspiracy mit dem zweiten Stück ihres Omega-Albums. We'll be right back. das war's auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um aktuelle Instrumental-Bands ging. Wer hier auf die Suche geht, findet eine wesentlich größere Auswahl, als die vergangenen zwei Stunden präsentieren konnten. Und wie schon erwähnt, wer auf der Suche nach neuen Impulsen und Ideen in der Rockmusik ist, Gesang nicht vermisst, der wird bei vielen Bands fündig. Hören wir bis zum Schluss noch die Gruppe Because of Ghosts aus Melbourne, Australien mit dem Song Fall Short of Certainty. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.